Herzlich willkommen zum Andachtspodcast des Evangelischen Kirchenkreises Unna für Juli 2011. Von Dietrich Schneider, Öffentlichkeitsreferent im Kirchenkreis Unna. Es liest Christian Bein. "150 Taufen an einem Tag." In drei großen Tauffesten im Kirchenkreis haben Familien die Taufe ihrer Kinder an Pfingstmontag gefeiert. Rund um den Zirkus Travados in Unna, auf Gut Obherdicke und im Naturbad in Bergkamen-Heil wurde aus den Taufen der einzelnen Kinder jeweils ein riesiges Fest. Als Massentaufe haben wir das aber zu keinem Zeitpunkt empfunden. Die Taufe selbst war sehr persönlich. Unsere Tochter hat sich selbst dazu entschieden und wir haben das Fest in Unna dann gerne genutzt. Alle haben den Tag genossen. Kinder, Paten und Großeltern. Und wir als Eltern natürlich auch. So schildern die Eltern von Marie Hadulla aus Massen ihre Erlebnisse von der Taufe ihrer Tochter in Unna. Auf der Marktplatzbühne am westfälischen Synodenjubiläum erzählt sie von ihren positiven Erfahrungen und Erlebnissen. Taufe? Ein Gottesgeschenk. Das ist an dem Tag überall deutlich geworden. Hier empfangen Menschen ein Geschenk, bei dem es ein Leben lang etwas auszupacken gilt. Wir taufen meist Kinder. Ihnen zur Seite werden Paten gestellt, die mit den Eltern beim Auspacken helfen. Deren Kreativität ist gefordert, Kinder immer wieder neu in Berührung zu bringen mit diesem Geschenk. Da wird aus der Kinderbibel vorgelesen, später wird das Kind zur Kinderbibelwoche begleitet, Gespräche über Gott und die Welt stehen in der Zeit als Jugendlicher an. So wünschen wir als Kirche uns das. Dazu ermutigen wir die Begleiter der Täuflinge. Ob unser Wunsch sich immer erfüllt, wissen wir nicht. Für die Kinder engagieren wir uns in unserer Arbeit. Selbstverständlich. Aber ein Ergebnis der vielen Tauffeste könnte ja auch sein, die Paten der Täuflinge als Zielgruppe über die Taufe nicht aus den Augen zu verlieren. Wie wäre es mit einem Anschreiben an die Paten in einem Jahr? Hinweise auf schöne Materialien oder die Einladung zu einem Treffen? Gesprächsthemen gäbe es genügend. Lasset die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn ihnen gehört das Himmelreich. Dieser Satz Jesu ist zum einen die Aufforderung an uns, Kindern Raum zu geben, aber zum anderen eben auch der Anspruch, dass wehrende, also hindernde Schwierigkeiten aus dem Weg geräumt werden sollen. Paten wollen ihr Patenkind begleiten. Begleiten wir sie bei dieser wichtigen Aufgabe. Inhaltlich genauso wie menschlich, seelsorgerlich. Die Tauffeste sind hierfür ein guter Anfang. Ihr Dietrich Schneider. Sie hörten den Andachtspodcast des Evangelischen Kirchenkreises Unna für Juli 2011. Text: Öffentlichkeitsreferent Dietrich Schneider, Sprecher Christian Bein, Musik Fireproof Babies mit Kids Than Age. Diese Produktion ist Creative Commons lizenziert, das heißt, Sie dürfen sie als Ganzes, unbearbeitet und nicht kommerziell, vervielfältigen und verbreiten, solange Sie dabei auf diese Lizenz hinweisen und den Evangelischen Kirchenkreis Unna als Urheber angeben. Wir bedanken uns ganz herzlich für Ihr Interesse und würden uns sehr über Anregungen und Kritik freuen.